WDR 5. Neugier genügt. Ich komme aus Usbekistan. Das ist hier russisches Gebiet. Früher gab es hier viele jüdische Immigranten. Jetzt kommen viele Leute aus der Sowjetunion, die Russisch sprechen. Ich bin Kaukasier. Viele Russen hier. Ich weiß nicht warum. Ich bin aus der Sowjetunion, Aserbaidschan. Amerika gefällt mir besser. In der Sowjetunion hatte ich kein Geld, keine Arbeit, nur Hunger. Unter den Hochgleisen der New Yorker U-Bahn auf der Brighton Beach Avenue, ganz im Süden von Brooklyn, leben und arbeiten sie Tür an Tür. Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Wie Marina aus Usbekistan, die einen kleinen Kiosk in einem Hausflur betreibt. Ihre Kunden verschicken von hier aus Geld in die Heimat. Eine ganze Menge meiner Kunden kommt aus der Ukraine und Russland. Jeder verschickt Geld an jeden. Nur auf die Krim schicken wir nichts. Wir wissen ja nicht einmal, ob es Russland oder die Ukraine ist. Nebenan bietet eine usbekische Verkäuferin in ihrem Laden europäische Mode zu Billigpreisen an. Man fühlt sich hier in dieser Gegend nicht in Amerika, um ehrlich zu sein. Es ist eigentlich eher wie in Russland. Im ersten Stock daneben verkauft ein Mann aus Aserbaidschan Möbel. Eine Ecke weiter das ukrainische Restaurant National. Die Brighton Beach Avenue ist Angebot an Angebot, Geschäft an Geschäft. Auf den Schildern stehen kyrillische oder lateinische Buchstaben. Manchmal auch beides, zum Beispiel bei Paris Moda, Kalinka Gifts, Eugenias Corset Shop oder dem St. Petersburg Bookstore, von dessen Fenster aus Uncle Sam auf den Besucher zeigt und auf Russisch sagt, kauf hier. Drinnen stapeln sich Matroschkas, sowjetische Poster, T-Shirts mit russischen Trinksprüchen. Dahinter, zwischen Möbeln, Klamotten, Videos und CDs, stehen die Bücherregale. Reihe an Reihe russische Detektivgeschichten und eine kleine Sektion Dichtung, alles im Original. Dort sucht Jelena Aktiorskaja, eine junge Frau mit langen, blonden Locken, gerade die Buchrücken ab. This is a book, however, this doesn't make sense to show. Nein, das macht keinen Sinn. Das ist nicht alphabetisch sortiert. Ah, hier haben wir Brodsky, den Gott meiner Familie. In meiner Familie gibt es viele Schriftsteller. Mein Großvater schrieb, mein Urgroßvater, alle Ärzte und Schriftsteller. Also eigentlich Dichter. Ich bin die Erste, die Prosa schreibt. Jelena ist 28. Im August 2014 erschien ihr Romandebüt Panic in a Suitcase über eine Familie zwischen Odessa und Brighton Beach. Emigration und Immigration auf der Suche nach Identität. Sie erzählt darin ihre eigene Geschichte, verkappt als Roman. Well, I wrote my book because Ich habe das Buch geschrieben, weil ich diese absurde Situation, in der ich aufgewachsen bin, verarbeiten musste. Es ist schizophren, hier Immigrant zu sein. Du bist in einem neuen Land, aber du bist gar nicht richtig im Land, weil es nicht wirklich Amerika ist. Ich wollte das lernen zu verstehen. Und ich wollte, dass etwas davon mein eigen wird. Weil wenn du etwas schreibst, wird es deins. Hello, I must be going. I cannot say I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same, I must be going. La la. Vor 100 Jahren war Brighton Beach noch das Revier der Marx Brothers und Fred Astaire, ein Seebad vor den Toren New Yorks, nach dem Vorbild des britischen Brighton. Bäder, Rennbahnen und Theater. In den 1920ern wurde dann aus dem Strand ein Wohnviertel, eng bebaut und mit der neuen New Yorker U-Bahn verbunden. Während der Wirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg kamen vor allem jüdische Einwanderer in Brighton Beach an. Noch heute lebt ein Großteil der New Yorker Holocaust-Überlebenden hier. Das Auseinanderbrechen der Sowjetunion 1989 verwandelte Brighton Beach dann erneut. Unter den Neuankömmlingen waren viele jüdische Bewohner aus dem ukrainischen Odessa, darunter auch Jelena Aktiorskaya mit ihren Eltern, die 1992 hierher kamen. 3 Jahre zuvor hatten sich ihre Großeltern hier niedergelassen. Bald hieß das Viertel im Volksmund Little Odessa. Odessa is on the Black Sea and Odessa liegt am Schwarzen Meer. Das ist bekanntermaßen ziemlich groß, aber viel ruhiger als der Atlantik. Und es hat eine ganz andere Färbung. Es ist heller und türkiser, nicht so wie das seltsame Dunkelgrau des Meeres hier. Abgesehen davon ist alles erstaunlich ähnlich. Der einzige Unterschied, wenn man in Odessa an den Strand geht, ist, dass die Menschen alle gleich aussehen, nicht so verschieden wie hier. Was heute in Osteuropa abgeht, ist ja, dass die Ukraine für ihre Unabhängigkeit kämpft. Aber die ukrainischen Juden hier in Brighton Beach halten sich da ziemlich raus. Die härtere ukrainische Community ist in Manhattan, im East Village. Dort stehen auch die ukrainische Kirche und das Kulturzentrum. Dort geht es politischer zu. Hier ist man beinahe unpolitisch, ein wenig abseits. Genauso wie es in Odessa immer war. Der Spirit von Odessa war immer mehr an Vergnügen als an Politik orientiert. Ausgehen und am Strand rumhängen. Wir biegen rechts ab auf die Coney Island Avenue. Aus den vorbeifahrenden Autos dröhnt russische Popmusik aus den 90ern. Die Straße ist benannt nach der Halbinsel, auf der Brighton Beach liegt. Von oben sieht Coney Island aus wie ein kleiner Auswuchs des riesigen Stadtteils Brooklyn, der in den Atlantik hineinragt. Bald gelangen wir an den breiten Sandstrand und blicken hinaus auf den grauen Atlantik. Unter unseren Füßen ist kein Sand, sondern Holz. Wir stehen auf dem Boardwalk, breit wie eine Landstraße. Er schlängelt sich zwischen Sand und Häusern in die Ferne, immer am Meer entlang. Is the Oceana Condos, and those are fairly new, and this is where the wealthy. Hier auf der rechten Seite sehen wir die Oceana Condos, ziemlich neu. Hier leben die neureichen Russen. Die Apartments in diesen seltsamen stuckverzierten Häusern kosten Millionen und haben eine Immobilienblase ausgelöst, weil so viele Russen hier leben möchten. Oceana ist für sie alle das Höchste, egal aus welchem Teil der ehemaligen Sowjetunion sie kommen. Sie bilden eine eigene Gesellschaft da drin, mit vielen Dingen, über die wir normalen Leute draußen wenig wissen. Das geht los bei superguten Yogastunden bis hin zu der Tatsache, dass es einen riesigen Betrug mit Krankenversicherungen gab und die Russen, die verhaftet wurden, fast alle in Oceana wohnten. Wir laufen an einer älteren Dame vorbei. Ihr blauer Mantel leuchtet wie ihr geföhntes, schlohweißes Haar. Sie singt ukrainische Lieder und wiegt über die Holzplanken. Ein Akkordeonspieler gibt den Takt an. Um die beiden ein Kreis älterer Frauen und Männer. Einige sitzen auf Rollatoren, selig in sich versunken. Die Apartmenthäuser der reichen Russen gehen über in hohe, schlichte Plattenbauten. Sozialer Wohnungsbau der Stadt New York. An einem Balkon flattert eine ukrainische Fahne. Auf dem Boardwalk springen plötzlich Kellner umher, Stühle laden zum Bleiben ein. Gleich 3 Restaurants haben ihre Markisen über den hölzernen Pfad gespannt. there's Tatiana and then there's Tatiana Grill. And Beach Cafe is also owned by Tatiana and it used to be called Tatiana as well. Hier ist Tatiana und dort der Tatiana Grill. Das Beach Cafe gehört auch Tatiana und hieß früher auch Tatiana. Aber sie haben den Namen geändert, weil, ich meine, wie viele Tatianas hält man aus? Aber alle drei Restaurants gehören Tatiana aus Odessa. Sie lebt jetzt in Miami. Ich weiß das nur, weil ich hier aufgewachsen bin und wir ungefähr 500 Millionen Mal in diesen Restaurants waren. Sie sind nicht russisch, sie sind ukrainisch. Und da wird es knifflig zu trennen, denn Odessa liegt ja in der Ukraine, aber es wird dort russisch gesprochen. Es war immer eine internationale Stadt mit einer Mehrheit an russisch Sprechenden. Es war nie ukrainisch, sprachlich gesehen. Die Grenzen sind fließend. The boundaries are very murky. Was ist ukrainisch? Was ist russisch? Hier in Brighton Beach kann man es kaum mehr trennen. Und je genauer man hinsieht, desto ungenauer werden die Linien, die die zwei Lager auseinanderhalten, die den Konflikt zwischen den beiden Ländern erklären könnten. What are the Russians? The Russian-speaking Jew? Was ist ein Russe? Ein russisch sprechender Jude? Ein russisch sprechender Ukrainer oder ein russisch sprechender Georgier, Usbeke. Russisch bedeutet eine Menge verschiedener Dinge. Wasil Machno ist Poet und Autor. Er ist in der Westukraine aufgewachsen und nutzte den Umbruch Anfang der 90er Jahre, um in New York einen Neuanfang zu wagen. It's a Russian-like nation, Russian-like culture. Die russische Sprache und Kultur sind keine Feinde der Ukrainer. Es ist das Putin-Regime, das Propaganda betreibt und Ukrainer zu schlechten Menschen macht, zu Feinden anstatt zu Brüdern. Und die Brüderschaft zwischen Ukrainern und Russen spaltet. Nach Putin werden Ukrainer und Russen ein völlig neues Verhältnis zueinander aufbauen müssen. Wasil Machno hat 2006 ein Theaterstück über Brighton Beach und Coney Island geschrieben. Trotzdem kann er sich mit dem Viertel nicht anfreunden. When I visited Brighton Beach, I think, okay, it's some kind of Soviet Union, right? Wenn ich nach Brighton Beach komme, denke ich, ich bin in der Sowjetunion. Es ist so anders als Amerika. Ich sehe nicht, dass Brighton Beach irgendwie in die amerikanische Gesellschaft eingegliedert ist. Es wirkt festgefahren. Ich habe das Leben in der Sowjetunion nie gemocht. Jeder Moment dort hat eine negative Erinnerung. Für manche mag das Leben in Brighton Beach gut sein, aber nicht für mich. Machno arbeitet in der ukrainischen Gemeinde in Manhattan und wohnt mit seiner Familie auf Staten Island, südlich der Freiheitsstatue, wo auch eine große ukrainische Gemeinde lebt. Machno fühlt sich als Poet im Exil und schreibt Gedichte über die Situation in der Ukraine. In one poem I said, if you live in New York, you always live in Ukraine. Ich habe mehrere Gedichte über den Krieg in der Ukraine geschrieben. In einem davon sage ich, auch wenn du in New York lebst, lebst du in der Ukraine, in deiner Stadt, in deiner Militäreinheit. Viele von meinen Freunden sind gerade an der Front, in den ATOs, antiterroristischen Operationen. Das sind meine Freunde aus der Schule, aus dem Studium. Mit einem spreche ich öfter auf Skype oder per E-Mail. Viele Ukrainer, die in Amerika leben, versuchen der ukrainischen Armee, den ukrainischen Soldaten zu helfen. Wir schicken zum Beispiel Geld für Waffen. Ich suche auch gerade nach einer Uniform, weil ein Freund von meiner Uni sich wahrscheinlich der ukrainischen Armee in Donetsk anschließt. Ich suche eine amerikanische Uniform. Die sind sehr gut, die ukrainischen sind von schlechter Qualität. In New York leben mehr als 600.000 Menschen, die Russisch sprechen, darunter 150.000 Ukrainer. Nirgendwo sind sie so dicht beieinander wie hier, am äußersten Rand der Stadt, in den eng bebauten Straßen von Brighton Beach. Dazu kommen Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion, die ohne Visum illegal im Land bleiben, sich über die gemeinsame Sprache schnell Arbeit beschaffen können und unter dem Radar der Behörden existieren. Dennoch gibt es keine Demos, keine Straßenschlachten, kein Überschwappen der Konflikte aus der Heimat. I don't know if it's because, you know, it's a different country and of course you're living with American politics and American politics are democratic. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das hier ein anderes Land ist und man mit amerikanischer Politik, amerikanischer Demokratie lebt. Selbst russische Republikaner, die tendenziell recht sind, scheinen sich hier an demokratische Werte zu halten, die Leuten erlauben, sich zu akzeptieren und tolerant zu sein. Für mich zeigt russische Kultur, Sowjetkultur, osteuropäische Kultur ihr bestes Gesicht in Brighton Beach. Alisa Minyukova ist New Yorker Künstlerin mit russischen Wurzeln. Sie verbringt jede freie Minute zwischen Boardwalk und Avenue. Dokumentiert, fotografiert, gestaltet T-Shirts mit sowjetischen Männern als Meerjungfrauen und dem Schriftzug Brighton Beach. Abends besucht Alisa die Bars des Viertels, trifft alte U-Boot-Kapitäne und Holocaust-Überlebende. Und sie lernt die Gefängnislieder kennen, die viele Sowjets aus Nostalgie hören. I think that it proves there's something wrong with the politics, obviously, in Russia, that people are so. Ich glaube, man sieht an Brighton Beach, dass etwas mit der Politik in Russland offensichtlich falsch läuft, was dafür sorgt, dass die Leute so hungrig auf Konflikte sind. Ich habe selbst 7 Jahre in Russland gelebt. Ich weiß, dass es homophob ist, chauvinistisch und sexistisch und all das. In Brighton Beach ist das alles weit weniger zu spüren. Here, that was we were able to get quickly. So we are vereniki s kartoshkoy. Jelena und ich sind zum Abendessen bei ihren Eltern Paulina und David eingeladen. Es gibt vereniki, Knödel, dazu Piroggen, gefüllte Teigtaschen, saure Gurken, Schinken, Käse und Obst. Russisch oder ukrainisch? Ja, weißt du, jetzt müssen wir das wirklich sagen. Russisch oder ukrainisch? Vorher waren wir da nicht so pingelig. Eine Menge Essen ist sehr ähnlich. Aber nicht nur Essen, der ganze Lebensstil. Es ist sehr traurig, was gerade passiert. Ich sage jetzt, vareniki sind ukrainisch. Wir sind auf der ukrainischen Seite. Vareniki sind ukrainische Knödel. Vom Küchenfenster der Familie im 6. Stock schauen wir aufs Meer, erkennen die Stühle vor Tatjanas Restaurants, die Holzplanken des Boardwalk, die russischen Mütterchen. Russisch oder ukrainisch? Die Frage wirkt von hier oben grotesk. Es ist, als ob der Traum von einer guten Sowjetunion hier wahr würde, meint Jelenas Vater David. Und ihre Mutter Paulina ergänzt. You can take our building and I think that would be a beautiful representation of Brighton Beach. Unser Haus steht ganz wunderbar für Brighton Beach. Wenn du hier im 6. Stock auf den Hausflur trittst, wirst du einer alten Dame begegnen, die ukrainisch spricht, nichts anderes, nur ukrainisch. Neben ihr lebt ein riesiges, übergewichtiges Mädchen aus Georgien, die einen Typ nach dem anderen abschleppt. Ihr Russisch ist ziemlich zerrüttet, aber sie sorgt für Geschichten. Neulich wollte ein Typ nachts bei ihr durchs Fenster einsteigen und hat das Fenster verwechselt. Er landete bei einem alten Mann, der beinahe eine Herzattacke bekam. Krankenwagen war hier, alles. So leben wir hier miteinander. Wir leben miteinander. Wenn ich Zwiebeln brauche, dann klopfe ich nebenan. Russisches Fernsehen schauen die Aktiorskajas schon lange nicht mehr. Absichtlich. Sogar dem Großvater haben sie es abgewöhnt. Nach dem Essen gehen Jelena und ich zurück zur U-Bahn Richtung Stadt. Das Einzige, was den sowjetischen Frieden in Brighton Beach beenden kann, sagt Jelena zum Abschied, ist die Zeit. Brighton Beach ist eine der vergreistesten Gegenden New Yorks. Mehr als ein Viertel der Bewohner ist älter als 65. Längst ziehen neue Migranten aus Zentralasien ein. Und es scheint, als würden alle, die das erkennen, Zeitkapseln bauen. Alle versuchen, das nostalgische Sowjetgebilde Brighton Beach von außen zu erhalten. Der Ukrainer Wassil Machno mit seinen Gedichten, die New Yorkerin Alisa Minyukova mit ihren T-Shirts und Jelena Aktyorskaya selbst mit ihrem Buch. Ich liebe es, nach Brighton Beach zu kommen, aber ich komme mit gemischten Gefühlen. Ich spüre etwas Trauriges, Abgeschlagenes, Besiegtes. Es ist wie ein letzter Atemzug. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.